Fährtensucher. Was ist denn? Ich suche nur Zündhölzer für meine Pfeife. Fährtensucher, zieh deinen Rock an. Du musst jetzt gehen. Ja, wohin zum Teufel? Ich will weitermalen. Die Kerle vom Industrieverband... Du wolltest das Geschenk kaufen. Ach, Himmel, Donnerwetter, noch einmal. Lass mich doch mit dem Geschenk zufrieden. Morgen Nachmittag kommen die Kerle von der Industrie und wollen den Entwurf sehen. Himmel, Donnerwetter, noch einmal. Mir fällt nichts ein. Du hast nichts anderes im Kopf als das alberne Hochzeitsgeschenk. So ist es ja immer. Verfluchte Pest. Stören, das könnt ihr. Kartengänger, jetzt hör mal zu. Offenbar sind Frauen, Kinder, Verwandte und Bekannte und die ganze menschliche Gesellschaft überhaupt nur erfunden worden, um unser einen zu verhindern. Ach, wo sind zum Beispiel die verdammten Zündhölzer? Robert, sei doch nicht komisch. Wie kommst du dazu, mich mit Robert anzureden? Dabei hieß er wirklich Robert. Robert Rottenbach, der Maler Robert Rottenbach. Und er hatte auch nichts Grundsätzliches gegen seinen Namen einzuwenden, aber es war in dieser Ehe ein Gesetz, sich niemals mit dem richtigen Namen anzureden. Und geschah es doch einmal, so galt es als Zeichen von Kälte und Unzärtlichkeit. Was habe ich dir denn getan, dass du mich Robert nennst? Man rief sich in dieser Ehe mit den verschiedensten Kriegsnamen, größtenteils aus der Welt des kindlichen Abenteuers. Doch hatten die Namen auch alle ihre Geschichte aus der Wirklichkeit. Auf Reisen zum Beispiel hieß Robert Kartengänger, da er seinen Ehrgeiz hineinsetzte, in fremden Städten und Geländen Weg und Steg auf alle Fälle nach der Karte zu finden. Möchtest du nicht doch endlich einen Eingeborenen fragen, statt dass wir wieder 2 Stunden in die Irre gehen? Auch der Fährtensucher war nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn er konnte im feuchten Boden oder im Schnee jede Tierspur bestimmen. Hochinteressant. Ein Dachs. Hierzulande schon recht selten geworden. Man sieht deutlich die Abdrücke der Grabpfoten. Und brachte dabei auf Ausflügen oder Spaziergängen seine Frau zu leiser Verzweiflung. Allmächtiger Fährtensucher. Deine Interesselosigkeit ist wieder einmal lückenlos, Schnauzbart. Schnauzbart, ein komischer Name. Sie, die eigentlich Nicoline hieß, wurde seltsamerweise Hieronymus, Jakobus oder Schnauzbart genannt. Hier sind die Zündhölzer. Wo? Ach so. Jetzt rauch die Pfeife und dann geh. Es wird heute sowieso nichts mit der Schmiererei. Komm mit rüber. Hier, sieh dir das an. Was? Na, dein Entwurf für die Industrie. Ich sehe nichts. Na eben, ich auch nicht. Das Einzige, was zu sehen war, in der Mitte des Ateliers, auf dem großen Rahmen mit skizzenhaften Andeutungen für den Auftrag, das Clubhaus eines Industrieunternehmens auszumalen, war das Wort Bockmist, quer und deutlich mit allerdings verwischbarer Kohle über die ganze Leinwand geschrieben. Geht nicht heute. Das Wetter ist nicht danach. Aha. Ha, es stinkt nach Frühling. Hier ist dein Hut. Alles, was echt ist, stinkt. Ich bürste dir noch einen Rock aus, Moment. Alles Großartige stinkt. Na, du kommst sie schon an. Zum Beispiel der Mensch. Hast du ein Taschentuch? Wenn einer was isst und was kann, dann stinkt er nach sich. Wo ist denn der Hut? Hast du schon auf. Verstehst du mich, Jakobus? Natürlich. Dann ist es gut. Übrigens, wie viel soll ich denn ausgeben für das alberne Geschenk? Es muss schon was Anständiges sein. Georg hat deinen ganzen Unzuchtsprozess geführt und macht unsere Wohnungssachen und alles. Deshalb braucht er noch lange nicht die Person zu heiraten. Und hat noch nie eine Rechnung geschickt. 1.000 Mark haben wir noch und wenn ich die widerliche Industriewand bemale, gibt's 3.000. Dann fahren wir weg. So, und die Kinder? Werden in den Schornstein gehängt und geräuchert. Und er schnupperte zum offenen Fenster und sah über den Schornsteinen und Dächern von Berlin Bergwälder im Schimmer des Vorfrühlings, windgerillte Seen, Föhnleuchten und stürzende Schmelzbäche. Die Kinder werden eingepökelt und als Jungschweinernes verkauft. 1, 2, 3, 4. Soll ich 100 ausgeben? 150. Und wegfahren werden wir im Frühling auf alle Fälle. Die Kinder sollen froh sein, wenn sie uns mal los sind. Richtig, die leiden überhaupt schon an krankhaftem Familiensinn. Tschüss, Hieronymus. Tschüss. Damit ging er. In dem Stadtteil, in dem Robert wohnte, war heute Markttag und er schlenderte mitten durch die Verkaufsstände. Frische Fische, Sehen Sie mal die schönen Schollen, meine Dame. Nee, Fische haben wir erst letzte Woche gehabt. Na, wenn schon. Der Bude, da tun Sie ein bisschen Essig dran. Hier gibt's das erste frische Gemüse, die Prima del Torrübchen. Ach, hier mal weg mit dem Karnickelfutter. Aber auf die Frau lass ich nicht kommen. Sie wäscht mir und sie kocht mir. Und wenn ich besoffen bin, dann weiß ich, wo ich hingehe. Schöne frische Landeier, meine Dame, bitte sehr. Was kostet denn das Rindfleisch bei Ihnen? 90 Pfennig, das Pfund. Gut gewogen, jawohl, meine Dame. Das ist mir zu teuer. Kartoffeln! Nehmen Sie doch Kartoffeln alleine. Wie wäre mit dem Strauß von der ersten Fältchen für Ihnen, Frau? Ganz frisch aus dem Rauner Forst, der Herr. Ich möchte gerade auf den Tisch. Robert blieb stehen und sog sich die Augen voll mit Leben und Bewegung. Dann sah er zum Himmel mit seiner kühlen, weißen Flockigkeit. Die Luft roch so frisch und salzig bitter, dass man glauben konnte, es begönne wirklich gleich am Rand der Stadt Berlin das große nördliche Meer. Wollen Sie einen Hund kaufen? Na du kleine Gumminase, du guckst ja ganz fremd aus der Wäsche. Ich kann unterm Mantel, damit er nicht friert. Aha. Ist noch nicht genug Frühling vor ihm. Na, ziemlich jung, hm? Gelegenheit, 50M, prima Rasse, garantiert stubenrein. Sie, den können Sie gleich mitnehmen. Halsband hat er auch. Robert tätschelte den Kopf des Hundes. Und dabei fiel ihm wieder ein, dass er eigentlich weggegangen war, um für Freund Georg ein Hochzeitsgeschenk zu kaufen. 150, es muss schon was Anständiges sein. Doch ein bisschen viel eigentlich. Sehr komisch, dass man jemanden, der heiratet und noch dazu ein reiches Mädchen und der schon selber nicht arm ist, auch noch Geschenke machen soll. Blitzartig tauchte der Gedanke in ihm auf, den Hund zu kaufen. Für 2 Tage hätte man dann einen Hund. Länger würde Nicoline ihn ja doch nicht dulden. Kartengänger in der Stadt, in der kleinen Wohnung. No, dann könnte man ihn ja als Hochzeitsgeschenk verwenden. Na, was ist nun? Dem hastigen Hundeverkäufer waren alle diese Überlegungen viel zu umständlich. Na, wollen Sie nur oder wollen Sie nicht? Nein. Schien ihm doch richtiger, dem jungen Paar nicht mit einem Pinscher zum Polterabend zu kommen. Und überhaupt waren die Eltern der Braut sehr konventionelle Leute, die wohl auch auf normale und übliche Hochzeitsgaben Wert legten. Der Mann mit dem Hund hatte kurz Kehrt gemacht und verschwand im Gewühl, während schon ein Schutzmann langsam und misstrauisch näher kam. Robert schüttelte den kurzen Traum, mit einem kleinen Hund nach Haus zu kommen, von der Stirn und bestieg einen Autobus. Fahren Sie zum Bruder? Immer. Vor 2 Groschen. Und als der Bus die Townsendstraße entlangfuhr, an den vielen Auslagen vorbei, bedachte Robert ernsthaft die Lage. Ein Hochzeitsgeschenk für Schorsch. Das ist doch die Pest. Georg Kulp, weil er aus Süddeutschland stammte, Schorsch genannt, war ein verhältnismäßig junger Rechtsanwalt, der in Berlin rasch Karriere gemacht hatte. Robert wurde von ihm vor einigen Jahren in dem berühmten Unzuchtsprozess verteidigt. Die Blätter, deren wegen man ihm und seinem Verleger den Prozess gemacht hatte, waren allerdings alles eher als unzüchtig. Zeichnungen, Aquarelle aus dem leibhaftigen Dasein von Pflanze, Tier, Ding und Mensch, aus den elementaren Vorgängen der Natur, mit einer unmittelbaren Anschauung, mit einer fast religiösen Weltliebe erfasst. Schorsch Kulp hatte ihn herausgepaukt und seitdem hielten sie gute Freundschaft. Der Unzuchtsprozess hatte schließlich die Anziehungskraft von Roberts Arbeiten ungemein erhöht. In gewissen Kreisen, für die seine Kunst am allerwenigsten geschaffen war, gehörte es seither zum guten Ton, ein Blatt des unzüchtigen Malers im Salon zu haben. Er war aus den gröbsten Geldsorgen heraus. Ich verdiene sogar zeitweise recht gut. Und er machte mit dem Geld das Klügste, was er tun konnte. Ich gebe es aus. Von Frau Nicoline, von vielen unbemittelten Freunden, freudigst unterstützt. Jede Woche einmal erschien Schorsch Kulp im Atelier droben. Gott grüß die Kunst, mein Unzüchtiger. Und verbrachte einen Abend mit Robert und seiner Frau, manchmal auch mit Robert allein. Prost, Rechtsverdreher. Und das waren die Abende, an denen sie, wie sie sagten, das Lagerfeuer anzündeten und endlose, zähe, heftige Männergespräche führten. Dann und wann waren einige Freunde Roberts dabei. Jawohl. Und so ernennen wir dich, lieber Thomas. In Würdigung deiner mangelnden Verdienste um die Öffentlichkeit zum Oberheizer des Lagerfeuers. Prost. Prost. Thomas soll leben. Es wurde dann unter Einzel- und Gruppengesprächen zwischen Heizern, Oberheizern, Schürern, Bewachern und Beschauern des Lagerfeuers sehr viel Schnaps getrunken. Und gegen Morgen sangen sie sogar Soldatenlieder. Denn dieser Feldzug ist ja kein Schnellzug. wisch dir die Augen aus mit Glaspapier. Und damit störten sie die Bewohner der unteren Stockwerke aufs Empfindlichste. Ruhe da oben! Immer der verrückte Maler. Nicoline ging dann frühzeitig ins Bett. Ich nehme Oropax und morgen früh mache ich euch Frühstück und koche Kaffee und Eier. Ja, klar. In rauen Mengen. Mit der Zeit hatte sich ganz von selbst herausgebildet, dass Schorsch Kulp alle praktischen Angelegenheiten Roberts, seine Kauf- und Mietverträge und sogar die Balancierung seines Ausgabenbudgets betreute und verwaltete. Er gehörte sozusagen zur Familie. Wie das Großhirn zum Kleinhirn. Er war immer da, wenn man ihn brauchte. Und jetzt heiratet dieser Esel. Noch dazu die Person. Aber Fährtensura, sie ist doch sehr nett. Na, schauderhaft ist sie, unerträglich. Sie ist aus sehr guter Familie. Gegen das väterliche Geld und gegen anständige Erziehung habe ich ja nichts. Na, siehst du. Aber dieser Berlin-West-Ton, diese gemachte Sicherheit und dieser tierische Mangel an Wissen jeder Art. Aber Fährtensura. Diese schwapplige Fülle von wahllos eingeschlungenem Bildungsgut. Du bist ungerecht. Sie gibt sich so viel Mühe mit dir. Braucht sie gar nicht. Sie fühlt doch deine Abneigung und möchte dich als Georgs Freund für sich einnehmen. Da muss sie sich erst in 20-jähriger Bußübung empordienen. Du bist ein Pharisäer. Jawohl, ein Zelot, ein Dogmatiker. Wenn sie mit uns zusammenkommt, bemüht sie sich doch wirklich natürlich und anspruchslos zu sein. Na ja, zugegeben. Aber mit der Vernunft und dem guten Willen ist in solchen Fällen, wo es nur um Neigung, Witterung, Empfindung geht, nicht viel auszurichten. Ach, und jetzt soll ich den beiden auch noch ein Hochzeitsgeschenk kaufen. Es handelt sich ja um deinen Freund. Du musst dich auch selber mal anstrengen. Ich hasse das Einkaufen. Ja, außer bei Aquarien, alten Glasflaschen und alkoholischen Getränken. Ich kann ja mitgehen. Nein, bloß nicht. Das hypnotisierte Hingestarre von euch Frauen auf die Modeartikel und die Preistafeln, das bringt mich in Wut. Nächste Haltestelle, Gedächtniskirche. Ja, kommen Sie schon, ich muss hier raus. Als er nun auf der linken Seite des Kurfürstendamms stromaufwärts strich, ergriff ihn eine Art von Angst und Ekel vor seinem Unternehmen. Er dachte mit Abscheu an die gediegene Wohnung im alten Westen. Die haben doch alles. Und an das solide Mückelsee-Landhaus der Kulpschen Schwiegereltern. Sie werden sich einrichten und dann sind sie gerichtet. Er blieb vor dem Ledergeschäft von Rosenhain stehen und bestaunte den Portier, der ihn mit einer magischen Handbewegung in den Laden zauberte. Ungeheure Mengen von Aktenmappen, Ledertaschen, Hutschachteln, Handkoffern, Zigarren-Etuis, Schreibtischeinrichtungen. Es gibt nichts zu kaufen. Komplizierte Riesenfutterale für fast unsichtbare Bleistifte oder für silberne Zahnstocher. Haben Sie noch einen Kalender von 1932? Aber gewiss, meine Dame, ist ja gerade erst angefangen. Was darf ich Ihnen? Nein, danke. Welche Wünsche haben Sie? Bitte? Ich suche einen frischen Lachs. Bitte? Aber lebendig, stubenrein und ohne Gräten. Da sind Sie wohl falsch hier. So? Und der glatte Herr wandte sich ohne jedes Befremden von ihm weg. Nach diesem entscheidenden Misserfolg verließ Robert das Geschäft und betrat nebenan den vornehmen Parfümladen von Scherk. Eine sehr streng angezogene Dame trat auf ihn zu und schaute ihn fragend an. Sie hatte schöne graue Augen und Hände, die er am liebsten gleich gezeichnet hätte. Bitte, ich hätte gern ein Fläschchen Parfüm. Vielleicht Chanel Nummer 5 für meine Frau. Das ganz Kleine da. Ah ja, ja. Was ist das? Nein, ich meine das da. In der rechten Vitrine. Ah ja, ja. Ja. Und das da unten? Und er ließ sich so ziemlich alles zeigen, was es in dem Laden gab. Aber er betrachtete immer nur die Hände dieser Frau. Und als er schließlich mit seinem Parfümfläschchen hinausging... Ja, das wär's dann. Danke. Erschien sie recht böse auf ihn, aber doch ein wenig geschmeichelt. Sie dankte hoheitsvoll für seinen Gruß und zog sich, als er nochmals grüßend an ihr und der geöffneten Tür vorbeischritt, ohne Not das straff sitzende Kleid zurecht. Und als Robert nun weiterging, bald rechts, bald links den Kurfürstendamm hinauf, musste er, ob er wollte oder nicht, allen Vorübergehenden auf die Hände gucken, und er zeichnete im Geist ein rembrandtsches oder dürersches Lebenswerk an Händen, an Greifern, Klauen, Flossen, an zärtlichen, heftigen, begabten, vertrockneten, edlen und niedrigen Menschenhänden vor sich hin. Haben Sie Flöhe? Er war längst in irgendeine Seitenstraße abgebogen. Und plötzlich hatte er wie gebannt vor einem kleinen Laden gestanden, auf dessen Tür in weißer Schrift zoologische Handlung aufgemalt war. Es war ihm eingefallen, dass er für seine Fischzuchten zu Hause nicht mehr genug Daphnien besitze, und er war froh gewesen, einen Grund zu haben, das lockende Geschäft zu betreten. Ob Sie Flöhe haben? Lebende Daphnien oder getrocknete? Lebendige, möglichst viele. Haben Sie ein Glas mit? Uh-uh. Das kostet 50 Pfennig Pfand. Robert antwortete nicht. Er hatte etwas entdeckt. Langsam und wie gezogen ging er in die hinterste, ziemlich dunkle Ecke des Ladens. Ein paar Augen hatten von ihm Besitz ergriffen. Ein paar Augen mit heller Iris und großen dunklen Pupillen. Und jetzt, als er nah herankam, streckte sich ihm ein kleines, weiches, sehr menschenhaftes Händchen mit einer gleichsam zerstreuten und doch ganz dringlichen Gebärde entgegen. Robert nahm das Händchen, das zuerst schlaff in der seinen lag, und sich plötzlich mit dem Druck einer für seine Kleinheit unheimlichen Kraft um seine Finger schlang. Was willst du denn? Ja, und dann ein lautloser, weicher Satz zur Schulter hin, aber die Kette, mit der das Äffchen an einem Halsband festgemacht war, reichte nicht aus, es wurde zurückgerissen. Robert ging noch näher und begann das Tier zu streicheln, das nun mit den Lippen an seinen Fingern schmatzte und eine Hand in seinen Rockärmel klammerte, als wolle es ihn nie mehr loslassen. Ist das ein Rhesusaffe? Ist ein Weibchen. So, da sind Ihre Daphnien. Das ist Kolumbine. Kolumbine? Mhm. Ja, du. Ja, komm, du kleines Fräulein, lass dir doch mal die Kette losmachen, komm. Kolumbine, sei doch nicht so zudringlich. Lass mal den Herrn seine Haare. Ja, komm, sehen Sie, wenn man sie losmacht? Ja, ja. Wie alt ist die denn? Ach, die ist jung und zutraulich ist sie. Ja, du? Wenn sie sich mit dir einlassen, die kriegen sie ja nicht mehr los. Kolumbine, hörst du nicht? Ach, lassen Sie doch. Ob du runtergehst? was denn? Die will nicht von Ihnen weg. Ja. Die hat ihn nun mal erkannt. Erkannt? Was soll's denn kosten? Eine Magde Daphnien, gibt ja noch keine draußen um die Zeit. Und 50 Pfennig Pfand. Nein, ich meine Kolumbine. Die? Och, die ist so zahm und so zutraulich ist die. Also mit der können sie alles machen. Na, das liegt mir fern, ich möchte nur mal den Preis wissen und nehmen kann ich sie nicht. Also fressen tut sie, was sie ihr geben. Und gesund ist sie. Finden sie doch mal das Fettpolster. Ja, die ist klug wie ein Hund, sag ich Ihnen. Also genau wie ein Mensch ist die. Ja, und kosten tut sie gar nicht. 150. Aber mein Mann gibt die nicht her. Der ist ja ganz verrückt mit dem Tier. Also rene verrückt ist der. Nee. Der gibt die nicht her. Es ist dies der beste Affe, den wir hatten. Schade. Wie er jetzt das Äffchen herunternehmen wollte, knappte ihm Kolumbine mit ihren kleinen Schneidezähnchen von unten das Ohrläppchen zusammen und hielt es einen Moment lang fest. Es tat aber gar nicht weh. Und es war eher wie eine heimliche Zärtlichkeit oder ein Zeichen. Und statt das Tier von seiner Schulter zu nehmen, griff Robert mit der freien Hand in seine Rocktasche. Packen Sie mir mal ein paar große Tüten voll Erdnüsse und Affenbrot und rufen Sie ein Taxi herbei. Ja. Hier, 3,50er. Danke. Die Decke können Sie mir vielleicht leihweise mitgeben? Ja, wenn Sie wollen, zahle ich auch einen Pfand dafür. Nee, das ist ja nicht nötig. 150, stimmt. Und noch 1,50 für die Wasserflöhe. Ach, ja. Die kleine Schlafdecke können Sie mitbehalten. Ja, danke schön. Da ist sie dran gewesen. Dankeschön. Kolumbine nahm ihm die Schlafdecke, die er hochhob, aus der Hand, riss sie an sich und schlug ihm ihre zerfetzten Zipfel um die Nase. Dann legte sie ihre Lippen dicht an seine Ohrmuschel und schnatterte leise auf ihn ein. Als er nach Hause kam und Nicoline ihm die Tür öffnete... Na, Fährtensucher, was hast du denn gefunden? Da war sein Mantel vorne sonderbar gebauscht. Ruf mal die Kinder. Wieso? Allmächtiger, ein Affe? Sie heißt Columbine. Sie könnte deine Schwester sein. Georg wird sich sicher furchtbar freuen. Ja, ich glaube, sie ist schon sehr verliebt in mich. Ah, Allmächtiger, wo wollen wir sie denn hin? Ja, fast im Atelier natürlich. Komm, mein Kleines, komm, Columbine. Komm, setz dich mal hier auf das Schränkchen, so. Ja, und pass mal schön auf meine Farbenkiste und auf meine Blöcke auf. Das Halsband mit dem Kettchen hatte man ihr vorläufig nicht abgenommen, sondern den Karabinerhaken des Kettchens am Hebel des Heizkörpers angehängt. In gleicher Höhe mit dem Schränkchen. Um sie herum häufte man eine Menge Futter und man stellte eine kleine Schale mit warmer Milch vor sie hin, die Columbine sofort, ohne davon getrunken zu haben, in großem Bogen gegen ein frisches Ölgemälde schmiss. Die Schalen der Erdnüsse, die sie fleißig knackte, warf sie nach allen Seiten in den Raum. Und als sie plötzlich ein menschliches oder vielmehr ein äffisches Bedürfnis ankam, hockte sie sich rechtartig auf den äußersten Rand des Schränkchens und beschenkte die Heizung. Allmächtiger! Ja, ja, ja. Ja, ja, da staunt ihr. Die haben einen natürlichen Reinlichkeitssinn. Deshalb macht sie nicht auf das Schränkchen, das hat sie schon als ihre Wohnung begriffen, sondern von dem Schränkchen herunter, wo ja für sie die Außenwelt anfängt. Das ist nicht anders, als wenn ein Mensch eben austritt. Aber das Kästchen mit Sägemehl, das er dann rasch beschaffte, stülpte sie sich zuerst über den Kopf und warf es dann nach den Kindern. Überhaupt war ihr Verhalten zu den Kindern höchst feindselig. Sie schien in ihnen eine Art unlauterer Konkurrenz zu erblicken und sie fletschte die Zähne, sobald sie in die Nähe kamen. Das ist ganz gut so. Die Kinder würden das Tier sonst küssen und das ist ungesund. Allmächtiger. Nicoline war seit dem Einzug des Äffchens ziemlich erstarrt und beharrte, ohne Widerspruch laut werden zu lassen, in einer Art von passiver Opposition. Dieses Verhalten war vollauf gegenseitig. Columbine wurde ganz still, steif und vornehm, sobald Nicoline in die Nähe kam. Wie eben wohlerzogene Frauen, die sich nicht leiden können, nicht gleich aufeinander loskeifen, sondern sich ihre Verachtung durch eine königliche Haltung darzutun wissen. Ganz ohne Maß und von einer geradezu schauerlichen Eindringlichkeit war dagegen ihre Passion für Robert. Sie ließ ihn keine Sekunde aus den Augen, und bei seinem ersten Versuch, das Atelier zu verlassen, um in der Küche für sich nach etwas Essbarem zu suchen, und das Mittagessen hatte er versäumt, sprang Columbine trotz der Halskette von dem Schränkchen herunter, baumelte schrillend und gurgelnd an der Heizung ein Stück über dem Boden und hätte sich beinahe erwürgt. Robert brachte sie daraufhin zu ebener Erde neben dem Sofa unter, von dem sie sofort einen Stoffstreifen und einige Quasten abriss. Aber auch dieser neue Standort nützte ihm nichts. Er musste sich jetzt zu ihr auf die Erde setzen, sonst sprang sie wie eine Wahnsinnige hin und her, gegen die Wand, gegen das Sofa, ja sogar mit dem Kopf voran gegen den Fußboden, so dass Robert ernstlich Angst um sie bekam. Sobald er zu ihr zurückkam, tat sie, als ob nichts gewesen wäre, und heftete einen so feuchten, unverhohlen, beglückten, ja anbetenden Blick auf ihn, dass er nicht widerstehen konnte. Das Abendbrot nahm Robert allein im Atelier, auf einem niedrigen Hocker sitzend, in der rechten Hand die Gabel, während er mit der linken kleine Apfel- und Bananenstückchen an Columbine verabreichte. Er hatte sie vom Kettchen losgemacht. Du wirst wohl deinen Beruf aufgeben müssen. Wieso? Wegen Columbine. Unsinn. Die muss ich erst nur ein bisschen eingewöhnen. Aha. Du willst also tatsächlich behalten? Sprich nicht mit mir wie mit einem Untersuchungsgefangenen und stelle keine Suggestivfragen. Columbine ist das Hochzeitsgeschenk für Georges und seine Braut. Das junge Paar kann sich gratulieren. Kann es auch. Ich wollte mal der uns ein Äffchen geschenkt statt einer Blumenvase und einem Sektkühler. Macht denn Georg keine Hochzeitsreise? Ich weiß nicht. Und wenn ja, dann nehmen wir eben das Äffchen so lange in Pension. So. Dann kannst du so lange deinen Beruf aufgeben. Ich muss morgen sehr früh aufstehen. Nachmittag kommen die Kerle vom Industrieclub und auf dem Entwurf steht immer noch Bockmist. Ja, vielleicht. Vielleicht schlafe ich gleich hier. Mit Columbine? Ich möchte gern zeichnen. Für den Industrieclub? Also du bist unerträglich. Aber vielleicht kann man wirklich auf dem Industriebild einen Affen anbringen. Als Symbol der freien Wirtschaft. Oh, Fährtensuche. Das Äffchen war eingeschlafen. Zusammengerollt, die eine Hand unterm Köpfchen, lag es in Roberts Arm. Sein Atem pfiff ganz leise bei jedem Zug. Eigentlich ist es doch sehr lieb. Robert antwortete nicht. Mit jener leicht komischen Behutsamkeit, die kräftigen Männern eigen ist, wenn sie etwas sehr Zartes tun, hob er Colombine, ohne ihre Lage zu verändern, auf beide Hände und legte sie auf das zerschlissene Deckchen, dem er noch ein altes Kissen und vorsichtshalber eine Gummiplane untergelegt hatte. Das Tier ließ es ganz still geschehen und rührte sich nicht. Komm. Robert nickte. Da schlug Colombine die Augen auf. Sie tat gar nicht erstaunt und es sah überhaupt nicht nach Erwachen aus, sondern so, als habe sie sich nur schlafend gestellt und alles, was vorging, ganz genau beobachtet. Sie regte sich kaum und blieb in der gleichen Stellung liegen, aber sie heftete den großen, etwas traurigen Blick, bittend, vertrauend und nicht ohne Vorwurf, auf Roberts Gesicht. Wir machen das Licht aus, dann wird sie schon wieder einschlafen. Ja. Ehe noch Robert das Licht wieder einschalten konnte, hörte er nun auch Nicoline aufschreien, der etwas rasend Bewegtes an den Beinen vorbeigefahren war, und im selben Moment spürte auch er schon etwas zerrend und reißend an seiner Hose. Das Licht flammte auf und schon turnte ihm das Äffchen auf die Schulter und klammerte sich um seinen Hals. Allmächtiger, du musst ihm doch wieder das Halskettchen anlegen. Ja, ja. Komm, mein Kleines, komm. Ganz ruhig sein, komm. Ich müsste wenigstens bleiben, bis es wirklich fest eingeschlafen ist. Kleine Kinder lässt man sich ruhig einmal ausschreien. Sie hören dann schon von selber auf. Ja, aber kleine Kinder haben mehr Geist und weniger Seele. Also mache ich dir hier auf dem Sofa das Bett zurecht. Übrigens, was schenken wir denen nun wirklich morgen zum Polterabend? Ich weiß noch nicht. Vielleicht Colombine. Gute Nacht, Fährtensucher. Gute Nacht, Jakobus. Was hast du nur an mir? Was denkst du dir in mich hinein? Täusch dich nicht, Colombine. Ich bin wie alle. In 3 Tagen werde ich dich verleugnen. Colombine. Colombine. Die ersten Stunden des nächsten Vormittags genügten, um die Wohnung in ein Schlachtfeld zu verwandeln, auf dem Colombine wie eine Gottesgeisel wütete. 9.30 Uhr, das Frühstückstablett. 9.45 Uhr, das Aquarium. Die Wasserpflanzen schwimmen durchs Atelier, die Prachtfische zappeln hilflos am Boden. Colombine, beträchtlich verwirrt, flitzt auf die Gardinenstange. 10 Uhr, Gardinen, Netzstange und Aufhänger. 10.15 Uhr, ein Kind in den Finger gebissen. 10.20 Uhr, das andere an den Haaren gezaust. 10.30 Uhr, ein Wandbrett mit Küchengeschirr. 10.40 Uhr, die Glasflaschen auf Nicolinens Toilettentisch. 10.45 Uhr, der Kronleuchter. Er hatte leider nicht die Elastizität einer windgeschaukelten Baumkrone. In der Küche heult sich Anna, das Mädchen, die Augen aus. 11 Uhr. Es ist Robert gelungen, Colombinens Verzeihung für alles Geschehene zu erlangen. Sie hat sich dennoch freiwillig mit ihm ins Atelier zurückgezogen. 11.15 Uhr. Robert an der Arbeit vor dem Entwurf für den Industrieverein. Colombine schaukelt auf seiner Schulter. 12 Uhr. Colombine schaukelt noch immer auf seiner Schulter. Robert hat eine Flasche Cognac zur Hälfte geleert. Auf dem Entwurf ist das Wort Bockmist weggewischt. Aber sonst nichts allzu Deutliches hinzugekommen. Die Schraffierung im Hintergrund kann Regen oder auch rußige Fabrikluft bedeuten. Die Umrisse eines Riesenschlots, eines Hochhauses, einer Lokomotive stehen ohne Zusammenhang darin herum. Und um 5 kommt der Industrieverein. Colombine, wenn Robert dich an die Kette legt, schreist du. Wenn er dich freilässt, fegst du die Blumentöpfe vom Fenster. Wenn du auf seiner Schulter sitzt, zwitscherst du zärtlich, zupfst ihn am Ohr, an den Haaren. Er kann nicht arbeiten. Und um 5 kommt der Industrieverein. Kolumbine, da starrst du Robert an. Er hat sich rücklings auf das Sofa geworfen, er strampelt mit den Beinen in der Luft und er brüllt ein übers andere Mal, dass er auf die ganze Industrie samt Technik und Weltwirtschaft huste. Kolumbine geht es gut. Sie schaukelt auf Roberts Schulter. Er hält sie mit der linken Hand am Bein fest. Mit der rechten füttert er sie, mit der dritten Banane seit heute Morgen. Er hat sich sein Essen ins Atelier bringen lassen. Er will durcharbeiten. Es ist 2. Und um 5 kommt der Industrieverein. Pünktlich 5 Uhr. 2 Herren in dunklen Mänteln mit runden, harten Hüten auf dem Kopf. 5:05 Uhr. Man hört aus dem Atelier laute, erregte Stimmen, seltsame, heftige Geräusche, wie wenn auf den Tisch geschlagen oder mit harten Gegenständen geworfen würde. 5:10 Uhr, 3 Stimmen erschallen gleichzeitig, 2 davon in tiefen, begütigenden Untertönen. Die dritte, nämlich Roberts Stimme, das Terzett beherrschend, allzu laut, überlaut. 5:15 Uhr, Roberts Redestrom, offenbar auf seinem rhetorischen Höhepunkt angelangt, bricht plötzlich ab. Ein furchtbares Gepolter und Gerumpel, Ausrufe, Wutschreie, durchgellt von dem lauten, sieghaften Kreischen Kolumbinens. Sie saust mit einem runden, dunklen Gegenstand in der Hand über Tische, Stühle, Schränke und Bilder. Robert, die beiden Herren, im Tempo mehr wilden, verwegenen Yacht hinterher. 5:16 Uhr, das Äffchen mit rasender Schnelligkeit an der Gardinenschnur in die Höhe zum geöffneten Oberlichtfenster. 5:17 Uhr, der runde, dunkle Gegenstand fliegt durchs geöffnete Fenster raus. 5:18 Uhr, 2 Herren, ihre Mäntel auf dem Arm, aber nur einer mit Hut, verlassen das Atelier in Wut schnaubender Hast. 5:19 Uhr. Tiefe Stille im Atelier. Robert richtet den Entwurfrahmen wieder auf, erleichtert, mit dem sicheren Gefühl, die Brüder bin ich los. Anstelle der Schlote und Hochhausgerüste war mit Farbstift ein merkwürdiges Geflecht von Urwaldbäumen und Schlinggewächsen hingeworfen, darinnen sich Kolumbine in 4 oder 6 verschiedenen Stellungen und Größen tummelte. 3.000 Mark waren weg. Kolumbine hatte einen der runden, harten Hüte durchs Oberlichtfenster auf die Straße geworfen. Robert fand, sie habe damit die Situation gerettet. Und er begann, ihr die 4. Banane zu schälen. 5:30 Uhr, tiefe Stille in der Wohnung. Kolumbine verhält sich ungewöhnlich ruhig. Es ist, als spüre sie den drohenden Abschied, die Trennung. Die Veränderung. 6 Uhr. Frau Nicoline beendet im Badezimmer das Haarewaschen. 6:30 Uhr. Nicoline zieht sich an. Sie weiß, dass sie damit nicht fertig wird, völlig unabhängig davon, ob sie zu einem früheren oder einem späteren Zeitpunkt damit angefangen hat. 7 Uhr. Robert verfüttert die 5. Banane an Kolumbine. Trinkt den letzten Schluck aus der Cognacflasche. Kolumbine atmet kurz und schwer, sieht Robert unablässig mit traurigen Augen an und scheint in ihr Schicksal ergeben. Wie wenn jemand weiß, dass es kein Handeln gibt und dass er den Mächten, auf die er vertraut, nur blindlings gehorchen kann oder am Widerstand zugrunde gehen. Robert weicht nicht von ihr. Er streichelt sie, er schwätzt mit ihr. Er bohrt den Blick in ihre Pupillen, er lauscht an ihrem Herzschlag, als wolle er ihr ein Geheimnis herauszwingen. Jetzt steht er auf. 7:30 Uhr. Auf 8 war man zum Polterabend geladen. Er geht hinüber, um seinen Smoking anzuziehen. 8 Uhr. Nicoline völlig ungewohnterweise heute fertig angezogen. Als sie in Roberts Schlafzimmer schaut, sieht sie ihn im Smoking mit dem Hut auf dem Kopf auf dem Bettrand sitzen. Eine Flasche Mosel neben sich, aus der er ohne Glas getrunken hatte, und das Äffchen, das er in sein seidenes Halstuch gehüllt hat, an seiner Brust. Kolumbine hockt ganz still, hat ein merkwürdig versunkenes Gesicht, so als lausche sie auf Vorgänge in ihrem Innern. Trennungsschmerz oder eine Vorahnung. Nicoline meint eher Bauchweh. Und in diesem Augenblick erscholl ein Geräusch, das ihre Theorie ohne jeden Zweifel bestätigte. Robert fuhr hoch und sah, dass der Seidenschal und das Hemd gewechselt werden müssen. Er setzte Colombine mitsamt dem Schal in ein Waschbecken, wo sich der bedauerliche Vorfall prompt wiederholte, und begann zähneknirschend den Kragen und das mühsam festgezimmerte steife Hemd zu öffnen. Und es war längst nach acht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht so furchtbar zu beeilen brauchen. Und ich dachte, sie habe Seelenkummer. Vielleicht ist es beides. Es ist kein edler Abschied, Columbine, aber du hast ihn mir immerhin erleichtert. Kommen. Na, endlich. Ach, grüß euch Gott. Hier seid so ziemlich die Letzten. Die Letzten werden. Die Ersten seien, die besoffen sind. Ja, wir haben schon ganz schön vorgelegt. Oh, was sind Sie bepackt? Bitte setz doch deine Kiste ab. Ach, Robert, ich bitte dich nicht hier. Was ist denn Aufregendes drin? Ja, wenn du denkst, du hast... Robert, du darfst es dem Tierchen doch nicht antun und all dem vielen Menschen. Wer ist ein Tierchen? Also, Moment. Was? Lieber Schorsch, ihr werdet bestimmt Freude an ihr haben. Sie ist vollständig zahm. Ja, sicher. Sicher. Süß! Einfach süß! Ja. Ich glaube wohl, sie ist hier nicht ganz am Platz, was? Schaut euch nur den Berg vom Geschäft an. Ja, bitte. Ja, Schorsch, habt ihr denn nicht irgendeinen stillen Ort, wo man sie vorläufig unterbringen kann? Komm. Neben der Küche ist ein Badezimmer fürs Hauspersonal. Ah, ja. Komm. Da wird er am besten bleiben. Wer? Na, der Affe. Es ist ein Weibchen und heißt Columbine. Ach, wie nett. Ja, das wäre dann hier. Die Wanne ist natürlich voll Wasser und Eis für die Weinflaschen. Und die Leute müssen hier aus- und eingehen. Das macht nichts. Du musst ihnen nur sagen, dass sie nicht losmachen. Ja. Vielleicht binden wir sie hier am Heizkörper fest und... Dann legen wir die Decke hierher. Ja, gut. Erdnüsse und Bananen haben wir mitgebracht. Und ein Schälchen Wasser lässt wir hier hinstellen, aber nicht zu kalt. Natürlich. Ich glaube, je rascher ich weggehe, desto besser ist es. Ja. Sie hängt nämlich schon sehr an mir, obwohl wir uns erst seit gestern kennen. Ja, komm nur, ich kann auch nicht so lange von der Gesellschaft weg. Übrigens, ich danke dir schön. Es ist was Lebendiges und ich denke, solange ihr keine Kinder habt... Ja, es ist wenigstens eine ganz gute Vorbereitung darauf. Ja, Kinder sind gar nichts dagegen. Um das Äffchen muss man sich wirklich ein bisschen kümmern. Meine Herrschaften, darf ich Sie jetzt zu Tisch bitten? Robert, kommen Sie. Wir sitzen am mittelsten Tisch mit Georgs Schwester und Schwager und dem ganzen Lagerfeuer. Alright, du bleichgesichtiges Chor. Ich grüße dich, Tante Droll. Lass dich umarmen, Tokwikawa, schreitend der Bleichgesichter. Oh, Schildkrötensuppe, wunderbar. Ich habe vorsorglich den ganzen Tag nichts gegessen. Ich hoffte, dass Sie sie mögen würden, Nicoline. Ja, gern. Damit ich jetzt ordentlich stopfen kann. Sag mal, Schorsch, wann bekommen wir nur endlich was zu trinken? Es gibt hier verschiedene Weine und Pommery. Oh. Und ihr sollt heute überhaupt nicht so viel saufen. Wieso? Wer heiratet hier, wir oder du? Du sollst heute nicht so viel saufen, wir nicht. Freunde vom Lagerfeuer, ich hab vorgesorgt. Robert, nehmen Sie mal die mittelste der drei Wasserkaraffen und riechen Sie dran. Oh. Helene, Sie sind doch ein ganz famoses Mädchen. Hast du etwa daran gezweifelt? Natürlich. Deine Droll, riech mal. Wodka. Allmächtiger. Fährtensucher, bitte. Shut up, das ist gut für die Nerven, das können wir gleich brauchen. Siehste, ausgerechnet vom Hummer. Liebe Freunde und Verwandte, es ist mir eine herzliche Freude, euch alle an diesem, unserem festlichen Vorabend in meinem Hause willkommen zu heißen. In dieser Zeit der Weltwirtschaftskrise, die Arm und Reich in gleicher Weise heimsucht, soll doch den Hummer schon rumgehen. Ist es ein ungewöhnliches und ganz besonderes Glück, ein solches Freudenfest feiern zu können. wie es der Himmel uns heute geschieden hat. Denn was gibt es für uns Eltern Schöneres und Wünschenswerteres als das Glück und das Wohlergehen unserer geliebten Kinder? Das arme Vieh da draußen. Ist das euer Äpfchen? Ja, euer Äpfchen. Mir ist ganz schlecht vor Hunger. Und so ist es mir ein dringendes Bedürfnis, euch allen im Namen meiner Familie für euer Kommen meinen Dank auszusprechen, indem ich mein Glas erhebe. Gott sei Dank. Und den Ruf ausspreche, unsere lieben Gäste, sie leben hoch. Und der Hummer schwebte von allen Seiten den Harrenden entgegen. Endlich, es lebe die Weltwirtschaftskrise, die Arm und Reich in gleicher Weise heimsucht. Schon vor dem Eis war das ganze Lagerfeuer sternhagelvoll. Lenina hatte über den Wodka hinaus alles getan, was sie für ihre Pflicht als künftige Gattin eines Lagerfeuerhäuptlings ansah. Bringen Sie von dem noch 2 Flaschen extra. Gewiss, gern. Nun, da es sich um ziemlich schwere Weine handelte und zwischendurch der Wodka lebhaft reihum ging, war der Erfolg durchschlagend. Nicolines Tischherr, Cellist von der Staatsoper, hatte schon recht verglaste Augen und erzählte ihr mit lallender Zunge zum 5. Mal denselben uralten Musikerwitz. Einer, den man Jorik den Piraten nannte, schien seine Tischdame bedeutend besser zu unterhalten. Ohne sich noch im geringsten um die übrige Gesellschaft zu kümmern, steckten sie die Köpfe und, wie man an den Bewegungen des Tischtuchs sah, auch die Knie immer enger zusammen und tuschelten so intensiv, wie wenn es im Tonfilm um den Verrat militärischer Geheimnisse geht. Tante Troll, im Zivilleben ein etwas verrückter Regisseur, der jedes Jahr in einem anderen Stadtteil Berlins eine Bühne übernahm und sofort verkrachte, weil er viel zu nett war, um ein Theater zu leiten, schlürfte und schmatzte kennerisch an den Weinen herum. In dem Jahrgang hat das Geheu besonders viel Körper. Das ehrgeizige junge Mädchen, das man neben ihm blasiert hatte, weil es durchaus zum Theater wollte. Doch reinste Blume, reife Pfalz und Rhein. Versuchte vergeblich. Da ist die Sonne flüssiges Gold geworden, da treibt der Boden herbster Wurzel. Versuchte vergeblich, das Gespräch auf Kunst und Theater zu bringen. Da ist der Strom vom Süden und vom Norden stürmisch vereint zu großer Lebenskraft. Leck mich am Arsch mit dem Theater, mein Kind, lies die Presse. Neben Robert saß schön und üppig Nona Schmidt, die Erfolgsschauspielerin. Wie kommt der Jessner dazu, die Iphigenie, die nach mir schreit, mit dieser Blechtrompete zu besetzen? Und sie sprach ihm in Form von anekdotischen Erzählungen ihre sämtlichen Rollen vor und schilderte ihm auf temperamentvolle Weise... Dieser Saubursch, dem werde ich schon zeigen. ...ihre Krachs mit Regisseuren, Theaterdirektoren und ungehorsamen Kollegen. Robert hielt sich schadlos, indem er mächtig trank und ihr von Zeit zu Zeit tief in den Nacken Ausschnitt fasste. Ist dein Scheusal heute Abend und nur wegen Colombine. Wegen dem Äffchen? Ja. Robert! Nenn mich nicht Robert, Weib. Bei der Gefahr meines Zornes, Respekt vor dem Schmerz eines Mannes. Du bist schauderhaft heute. Ich werde erst wieder mit dir reden, wenn du vernünftig bist. Nicoline, seit Colombinens Auftauchen im Atelier ein bisschen verstört, fror sichtlich ein. Robert konnte man nicht genau ansehen, ob er es noch bemerkte. George hatte anfangs voll Entsetzen den Gang der Dinge in der Lagerfeuerrunde beobachtet und durch Fortschicken erst halb geleerter Flaschen zu bremsen versucht. Halt, Kojote, da ist ja noch was drin! Dann aber, da er die weitere Entwicklung als unaufhaltsam erkannte, fasste er den Entschluss, die Katastrophe ihrer Eigengesetzlichkeit zu überlassen und wenigstens seinerseits Haltung zu bewahren. Lagerfeuerrunde? Ja. Wir haben das Brautpaar gefeiert zu seinem Schaden und unserem Frommen. Jetzt ein Glas, ein ganzes Schoss, kein halbes. Ordnung muss sein, auf unsere Abwesenden. Wo ist Thomas? Unser Oberheizer. Immer noch in Paris, glaube ich. Seine Mutter sitzt da drüben bei dem Schwiegereltern. Frau Geheimrat, wir trinken auf das Wohl Ihres Sohnes, unseres Oberheizers, der Beste unseres Lagerfeuers. Er hat nachweisbar nie etwas für das allgemeine Wohl getan. Erstmal lebe er! Prost! Aber die alte Dame im eleganten schwarzen Kleid, der Tante Trolls Zuruf gegolten hatte, nickte nur höflich und etwas abwesend zu der fröhlichen Runde hinüber. Sie saß still in sich gekehrt, schien auch ihrem Tischherrn aus Leninas Familie kaum zuzuhören und entfernte sich wenig später, von niemandem recht bemerkt, aus dem großen Speisesaal. Nach den vielen schönen Worten, Bravo! Mit denen Sie, meine Freunde, das glückliche Paar gefeiert haben, Bravo! Darf ich Ihnen nun eine besondere Sensation ankündigen. Du lieber Gott. Eine weltberühmte Persönlichkeit ist soeben eingetroffen, Aha! um dem Brautpaar einige rätselhafte Träume zu deuten. Schau da, das ist natürlich Tante Julla. Und ein paar lebenswichtige Lehren mit auf den Weg durchhalten, zu geben. Durchhalten, Kind. Ach, du lieber Gott. Ah! Oh! Natürlich, Tante Julla. Ekelhaft. Na, widerlich. Sollen wir stören? Ja. Um Gottes Willen. Oh ja, bitte. Na, ihr werdet doch nicht doch, Freunde. Ach, das geht doch vorüber. Auf mein Zeichen. Ich muss schließlich Rücksicht. Ach, shut up, du stinkender Kojote. Hochmögende Gesellschaft in Wissenschaft und Leidentum. Ich will euch was verkünden. Die Psychoanalyse, die hat es uns gelehrt, dass als Komplex man büße, was man als Kind entbehrt. So haben viele Leute ein Ehestandskomplex. Achtung! Vielleicht hat unser Bräutchen auch ein ähnliches Gewächs. Vier. So leben wohl, wir müssen Abschied nehmen. Die Kugel wird ins Flintenloch gesteckt und unser allerschönstes junges Leben. Hurra! Nicht in den Krieg oder auf das Schlachtfeld hingeschreckt. Unerhört, stören Sie bitte nicht meinen Vortrag, ja? Maxi, bitte setz dich für mich durch. Freut euch des Lebens, solange noch das Lämpchen blüht. Pflegt die Neurose, ehe sie verblüht. Silenzio! Julla, verschwinde! Die Tafel ist aufgehoben. Robert, das haben Sie wunderbar gemacht. Komm, nimm den Cognac, Helena. Ach, sagen Sie doch nicht immer Helene zu mir. Lenina, du bist ein feiner Kerl. Hm? Wir wollen du sagen. Oh ja, Robert. Lene. Sorgt aber dafür, dass unser Georg wieder ein richtiger Mann ist. Oh, wird schon wieder werden. Ja, eigentlich habt ihr ganz recht gehabt. Das hättest du früher merken können. Oh, meine Erziehung beginnt. Was sagt ihr denn zu Columbine? Zu wem? Zu eurem Äffchen. Ach, so. Ach ja. Ja. Ja. Es war eine große Überraschung. Robert nickte nur und ging dann langsam nach hinten. Vor dem Badezimmer des Personals blieb er stehen, lauschte. Kein Ton war zu hören. Behutsam öffnete er die Tür. Da bot sich ihm ein merkwürdiger und unerwarteter Anblick. Die Frau Geheimrat, der vorhin der Zuruf und der Trinkspruch des Lagerfeuers gegolten hatte, kniete bei Columbine und streichelte sie zärtlich. Oh, gnädige Frau, ich habe Sie heute Abend noch gar nicht begrüßt. Ja, ich habe mich ein bisschen aus dem Trubel zurückgezogen. Sie ist ja so lieb. Gefällt sie Ihnen? Oh ja. Ich habe ihr ein wenig Gesellschaft geleistet. Ich glaube, man wird sich hier wenig um das Tier kümmern. Das fürchte ich auch. Es war wohl eine ziemliche Dummheit von mir. Hatten Sie das Äffchen schon länger? 2 Tage. Aber es hing schon schrecklich an mir. Jetzt scheint es mir untreu zu werden. Wollen Sie es nicht lieber wieder mitnehmen? Nein, das geht nicht. Ich kann sie nicht halten, so gern ich möchte. Ich müsste meinen Beruf aufgeben. Sie ist so lieb. Sehen Sie nur. Ja, ja. Wollen Sie das Tier nicht mir überlassen? Ich habe Platz. Und ich kann mich auch drum kümmern. Sie müssten mir natürlich sagen, was es gekostet hat. Ach, das ist doch nicht so wichtig, aber es wäre wundervoll, wenn Sie sie wirklich nehmen könnten. Ich nehme sie gern. Nur, dann habe ich ja wieder kein Hochzeitsgeschenk für Georg und Lene. Ja, aber warum schenken Sie ihnen nicht ein Bild oder eine Zeichnung von sich? Wie? Ja, Donnerwetter. Das würde Ihnen sicher am meisten Freude machen. Ja, wieso bin ich darauf nicht von selbst gekommen? So lieb ist sie. So zärtlich. Oh ja. Ist es also wirklich abgemacht? Natürlich. Was werden die sich freuen, wenn sie das Kind wieder los sind? Jetzt möchte ich aber nach Hause gehen. Am besten, ich nehme Sie gleich mit. Wenn es Ihnen recht ist, begleite ich Sie. Aber nein, nein. Doch, wegen der Kiste und der Decken und der Futtertüten. Nein, das ist nicht nötig. Ist überhaupt kein ganz leichter Transport. Ich habe ja meinen Chauffeur da. Sie brauchen wirklich nicht mitzukommen. Doch, ich komme mit. Meine Frau, die wird sich freuen, wenn wir hier früher weggehen. Ich saufe sonst nämlich bis in den hellen Morgen. Und außerdem möchte ich gern sehen, wo sie dann zu Hause ist. Ja, ich freue mich natürlich, wenn Sie mitkommen. Waren Sie nicht schon früher einmal in unserem Haus? Doch, bei Ihrem Sohn. Das ist aber schon viele Jahre her, da studierte er noch. Ach, Emmy. Ja? Emmy, bitte. Holen Sie mal unauffällig meine Frau und dann rasch unsere Mäntel und die Affenkiste. Gern, Herr Rottenbach. Wir gehen gleich hinten raus, damit es niemand merkt. Ja, es ist nicht weit bis zu mir. 2 Minuten mit dem Wagen. Da sind Ihre Sachen, Herr Rottenbach. Und Ihre Frau steht schon unten. Sie wollte kein Aufsehen machen. Ja, vielen Dank. Haben Sie meinen Mantel auf? Ja, hier, nee, Frau. Oh, vorsichtig. Nur um die Schultern legen, damit Colombine nicht aufwacht. Sie hat sich ja auf ihrem Arm ganz bequem gemacht. Naja, da nehme ich die Kiste. Ach, da wartet ja Na, da bist du ja endlich. Glaub's ganz gut, wenn wir schon gehen. Ach, Colombine kommt mit? Der Chauffeur von Nummer 17, ankurbeln. Dankeschön, liebe Frau. Dankeschön. Gute Nacht, die Herrschaften. Nein, nein, wir wollen gar nicht erst abfliegen. Nur noch bei der Unterbringung behilflich sein und dann gleich nach Hause gehen. Wo soll ich denn die Kiste hinstellen? Ach, kommen Sie doch mit in den ersten Stock. Ja. Sie ist wohl todmüde. Die Kleine. Wenn sie ausgeschlafen hat, dann wird es schon wieder losgehen. Hier kann sie sich austoben. Das Zimmer war vollständig leer. Die Rollläden heruntergelassen. Hellere Flächen an den etwas nachgedunkelten Wänden bezeichneten die Stellen, an denen früher Bilder gehangen hatten. Ach, ist das nicht... Robert betrachtete nachdenklich diese quadratischen Flecken, die mit den vorhanglosen Fenstern zusammen dem Raum einen besonderen Ausdruck von Leere und Verlassenheit gaben. Ist das nicht das Zimmer von Ihrem Sohn? Ich habe ihm damals die Bilder gehängt. Die Dame antwortete nicht, drehte die Heizung auf, die leise zu zischen begann. Ist das nicht sein Zimmer? Doch. Mein Sohn ist vor einem halben Jahr gestorben. Sie stand mit dem Rücken zur Tür und streichelte das Äffchen, das ihren Hals mit beiden Armen umschlungen hielt. Robert nahm die Futtertüten aus seinen Taschen, legte sie neben den Heizkörper. Am liebsten frisst sie Bananen. Aber ich habe keine mehr da. Die Dame nickte, antwortete nicht. Er dachte einen Augenblick nach. Dann beugte er sich nieder, küsste ihr die Hand. Sie stand noch unbewegt und ohne sich umzudrehen, als die beiden das Zimmer verließen und die Tür leise hinter sich zumachten. Der Mond war nun ganz hoch und strahlend klar. Die klebrigen Knospen der Kastanienbäume funkelten wie lauter kleine Flammen. Draußen wartete noch das Auto, um sie heimzubringen. Komm, Schnauzbart. Wir wollen zu Fuß gehen. Ja, ist gar nicht kalt. Er hängte sich bei ihr ein und sie gingen nach Hause. Sie hörten Die Affenhochzeit, ein Hörspiel von Karl Zuckmeier. Die Personen und ihre Sprecher waren Robert Rottenbach, Hans-Helmut Dickow, seine Frau Nicoline, Ursula Langrock, Georg Kulp, Hans Bernhard. Seine Frau Lenina, Gustl Halenke. Die Dame, Gefjorn Helmke. Die Ladenfrau, Helene Richter-Mielich. Ferner wirkten mit Ernst Ladeck, Gerd Tellkampf, Robert Rathke, Friedrich von Bülow, Henny Schneider-Wenzel und andere. Das Lied der Tante Julla sang Blandine Ebinger. In der Rolle des Erzählers hörten sie Karl Zuckmeier. Ton und Technik Fred Birk und Marlies Kranz. Regie Gerd Westphal.